Wie sollte es einen Vertrag geben? Wo sie doch, wenn sie die Oberhand über euch bekommen, euch gegenüber weder Verwandtschaftsbande noch Schutzvertrag beachten. Sie stellen euch mit ihren Mündern zufrieden, aber ihre Herzen weigern sich, und die meisten von ihnen sind Frevler.